sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Medienspiegel im Mai 2020 geht es um Corona und die Klimapolitik, Corona und die EU, tödliche EU-Grenzen und abschließend um Reaktionen auf rassistische Attacken in der BRD. Beginnen wollen wir den linken Medienspiegel im Mai 2020 mit einem Artikel aus Le Monde Diplomatique, die dieses Jahr seit 25 Jahren auf Italienisch und Deutsch erscheint. Wir gratulieren herzlich zum 25. Und den Artikel, den wir euch vorstellen wollen, heißt Corona-Schock und Klimapolitik. Gerade scheinen sich alle wunderbar einig zu sein. Der Chef der Deutschen Bank will grüne Jobs fördern. Die deutsche Kanzlerin ist jetzt für 55 statt 40% weniger schädliche Emissionen. Und der UN-Generalsekretär fordert, Subventionen für fossile Energien abzuschaffen. Nach dem Dürrejahr 2018 und der Rekordhitze 2019 hat auch das Jahr 2020 extrem trocken begonnen. In Frankreich beispielsweise war der Monat März der 10. in Folge mit einer Durchschnittstemperatur über dem Normalwert. Und in Deutschland ist in traditionellem Regenmonat April fast kein Tropfen gefallen. Da ist es ein schwacher Trost, dass die Luft infolge des weltweiten Shutdowns viel sauberer geworden ist. Zum ersten Mal seit langem kann man von Lyon aus wieder den Mont Blanc sehen und von den Städten Nordindiens die Gipfel des Himalaya. Es besteht kein Zweifel daran, dass der Stillstand eines großen Teils der industriellen Produktion in diesem Jahr auch zu einem beispiellosen Rückgang der Treibhausgasemissionen führen wird. Aber gibt das schon Anlass zur Hoffnung, dass damit ein historischer Rückgang beginnt? Ist die Corona-Epidemie ein heilsamer Schock, der uns die Verwundbarkeit unserer Zivilisation und die Anfälligkeit vor Augen führt, die das globale Wachstumsmodell, die Hyperspezialisierung und der unaufhörliche Strom von Menschen, Gütern und Kapital hervorgebracht hat? Auch die Wirtschafts- und Finanzkrise von 2008 hat zu einem deutlichen Rückgang der Emissionen geführt. Doch danach sind sie schnell wieder angestiegen und erreichten neue Rekorde. Die aktuelle Gesundheitskrise mag ein Vorbote noch schlimmerer Katastrophen sein, die womöglich auf uns zukommen. Sie lässt sich aber auch als ein vereinfachtes Zeitraffermodell der kommenden Klimakrise betrachten. Darüber hinaus verdeutlicht die Vermehrung der pathogenen Viren ein ökologisches Problem, den Einfluss des Menschen auf die Natur. Die Ausbeutung immer weiterer Gebiete stört das Gleichgewicht der Ökosysteme, während zugleich die Massentierhaltung das Seuchenrisiko erhöht. Das Virus hat die am weitesten entwickelten Länder am stärksten befallen. Seine Verbreitung erfolgt entlang der Handelswege auf See und mehr noch über die Luftfahrt, deren Wachstum wiederum maßgeblich zum Anstieg der Treibhausgasemissionen beiträgt. Die herrschende Logik der Just-in-Time-Produktion und Tilgung von Vorsorgemaßnahmen ist ein Beleg für das selbstzerstörerische Verhalten der Menschen. Dem individuellen Profit und dem eigenen Wettbewerbsvorteil höchste Priorität einzuräumen. Auch wenn sich bestimmte Bevölkerungsgruppen oder Regionen als besonders anfällig erweisen, wird sich die Pandemie nach und nach über den gesamten Planeten ausbreiten, genauso wie die Erderwärmung nicht auf die Länder mit den höchsten CO2-Emissionen beschränkt ist. Die internationale Zusammenarbeit ist daher in beiden Fällen entscheidend. Die lokale Eindämmung des Virus oder der Treibhausgasemissionen bleibt zwecklos, wenn der Nachbar nicht dasselbe tut. Angesichts der zahlreichen Diagnosen wird es auch immer schwieriger, die eigene Tatenlosigkeit durch Unwissenheit zu rechtfertigen. In der Klimatologie wie in der Virologie gibt es einen regen internationalen wissenschaftlichen Austausch. Die Forschungsergebnisse sind allgemein zugänglich und sie werden immer genauer. Im Fall des Coronavirus haben Wissenschaftler wie Philipp Sansonetti, Professor am Collège de France, schon vor Jahren vor einer Pandemie gewarnt. Die unkontrollierte Verbreitung von gefährlichen Infektionskrankheiten ist eine der größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. An alarmierenden Vorboten hat es nicht gefehlt. Das zeigt die Verbreitung von Grippeviren wie H5N1 im Jahr 1997 oder H1N1 im Jahr 2009 und die Corona-Epidemien mit SARS 2003 und MERS 2012. Ähnliches gilt für den Klimawandel. 1979 beauftragte die US-Regierung ein Expertengremium unter der Leitung des Meteorologen Jules Gregory Charney mit der Untersuchung von zwei Klimamodellen. Der Charney-Bericht, der dem US-Senat anschließend vorgelegt wurde, warnte also schon vor mehr als 40 Jahren vor den möglichen klimatischen Folgen des zunehmenden Treibhausgasgehaltes in der Atmosphäre. Und seit etwa 30 Jahren existieren mit dem Weltklimarat und der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen multilaterale Strukturen für den wissenschaftlichen Austausch und gemeinsames Handeln. Die Forscher scheuen keine Mühe, um die Politik und die Bevölkerung über die Gefahren einer beschleunigten Erderwärmung zu informieren. Die Krisenszenarien sind inzwischen allgemein bekannt. Schon bald nach dem Auftreten des Coronavirus warnten Virologen und Gesundheitsbehörden vor einer drohenden Pandemie. Die Ironie der Situation liegt darin, dass die am wenigsten betroffenen Länder in der unmittelbaren Nachbarschaft Chinas liegen. Bis Mitte April meldete Taiwan nur 6 Tote, Singapur 10, Hongkong 4 und Macau keinen einzigen. Gewarnt durch die Erfahrungen mit der SARS-Epidemie von 2003 haben die dortigen Behörden diesmal sofort die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um das Seuchenrisiko einzudämmen. Gesundheitskontrollen bei der Einreise, massenhafte Corona-Tests, Isolierung der Erkrankten, Quarantäne für potenziell Infizierte und eine generelle Maskenpflicht. In Europa hatten sich die Regierungen der Wahl erst einmal weiterhin mit den Themen beschäftigt, die sie als vordringlich erachteten. In Frankreich war es vor allem die Rentenreform, in Großbritannien der Brexit und in Italien die leidige Regierungskrise, um nur einige zu nennen. Die Maßnahmen, die sie schließlich für die kommenden Monate ankündigten, hätten viel früher umgesetzt werden müssen. Diese anfängliche Sorglosigkeit führte dazu, dass sie anschließend zu sehr viel drastischeren Mitteln greifen mussten, als bei einem rechtzeitigen Eingreifen nötig gewesen wären, mit umso dramatischeren Folgen für die Wirtschaft, die Gesellschaft und unsere bürgerlichen Freiheiten. Es sind dieselben Regierungen, die seit 2015 die Umsetzung des historischen Pariser Klimaabkommens immer wieder verschoben haben oder sogar, wie die USA unter der Trump-Administration, aus dem Abkommen ausgestiegen sind. Sie meinen, so könnten sie Zeit gewinnen. In Wirklichkeit aber verlieren sie Zeit. Die exponentielle Verbreitung des Virus vor der Verhängung von Ausgangsbeschränkungen sollte uns in Erinnerung bleiben. Natürliche Systeme entwickeln sich in Reaktion auf massive Störungen selten linear. In solchen Situationen muss man die ersten Signale eines Ungleichgewichts erkennen und Gegenmaßnahmen einleiten, bevor es zu unkontrollierbaren Ausschlägen kommt und es ab einem bestimmten Punkt kein Zurück mehr gibt. Wenn etwa die Pflegerinnen und Pfleger in Altersheimen, denen weder Schutzkleidung noch Corona-Tests zur Verfügung stehen, selbst zu Trägern des Virus werden, können in dieser hochsensiblen Umgebung Infektionsherde entstehen, die das Gesundheitssystem an seine Grenzen bringen, mit der Folge von noch strengeren Ausgangsbeschränkungen. In ähnlicher Weise erhöhen auch im Klimabereich Rückkopplungseffekte, also Effekte, durch die ein Anfangsimpuls verstärkt wird, unsere ökologische Schuld. Es ist wie bei einem mittellosen Kreditnehmer, der zur Tilgung seiner Schulden immer neue Kredite zu immer höheren Zinssätzen aufnimmt. Abnehmender Schneefall und schmelzende Gletscher führen zum Beispiel dazu, dass es immer weniger Oberflächen auf der Erde gibt, die die Sonneneinstrahlung auf natürliche Weise reflektieren. Dadurch beschleunigt sich der Temperaturanstieg in den betroffenen Regionen und es schmilzt noch mehr Eis, was wiederum die Erderwärmung forciert. Durch das Auftauen der arktischen Permafrostböden, einer Fläche etwa doppelt so groß wie Europa, könnten zudem große Mengen von dem starken Treibhausgas Methan freigesetzt werden. In der Corona-Krise spürt ein wachsender Teil der Bevölkerung die Dringlichkeit zu handeln, fertigt Masken an und organisiert Hilfen für ältere und besonders gefährdete Menschen. Aber was nutzen Radfahren, Mülltrennung oder Energiesparen, solange die Nutzung fossiler Brennstoffe weiter kräftig subventioniert wird und ihre Gewinnung das Wirtschaftswachstum antreibt? Zwischen der Corona- und der Klimakrise bestehen allerdings zwei grundlegende Unterschiede: die Möglichkeiten, den Schock abzufedern und unsere Anpassungsfähigkeit. Aufgrund der Selbstregulierung von Epidemien durch die Entstehung einer Herdenimmunität stellt das Coronavirus keine existenzielle Bedrohung für die Menschheit dar. Wir haben bereits die Pest, die Cholera und die spanische Grippe unter viel schwierigeren hygienischen Bedingungen überwunden. mit einer Sterblichkeitsrate von wahrscheinlich rund 1%, weit weniger als bei vielen anderen Infektionskrankheiten, ist die Weltbevölkerung durch Covid-19 nicht vom Aussterben bedroht. Darüber hinaus verfügen die Regierungen, auch wenn sie die ersten Anzeichen der Pandemie übersehen haben, über das Wissen und die Instrumente, diese natürliche Selbstregulierung zu unterstützen und den Schock zu mildern. Die vergleichsweise begrenzte Corona-Krise kann in ihrer Dynamik mit den Bränden verglichen werden, die 2019 in den australischen Wäldern wüteten. Es gibt einen Anfang und ein Ende, wenngleich letzteres im Moment schwer zu definieren ist und eine zeitweilige Rückkehr der Pandemie nicht ausgeschlossen werden kann. Die Schutzmaßnahmen werden von der Bevölkerung relativ gut akzeptiert, solange sie als vorübergehend betrachtet werden. Demgegenüber dürfte die Untätigkeit in der Klimakrise uns an einen Punkt führen, an dem die Selbstregulierungsmechanismen wirkungslos werden und irreversible Schäden unvermeidbar sind. Wir müssen uns auf die Abfolge unterschiedlicher Schocks einstellen, die immer häufiger und immer heftiger auftreten: Hitzewellen, Dürren, Überschwemmungen, Wirbelstürme und auch neuartige Krankheiten. Der Umgang mit jedem einzelnen Schock wird ähnlich sein wie bei einer Gesundheitskrise vom Typ Covid-19. Doch aufgrund der zunehmenden Häufigkeit werden die Ruhephasen irgendwann nicht mehr ausreichen, um sich zu erholen. Große Gebiete, in denen ein beträchtlicher Teil der Weltbevölkerung lebt, werden unbewohnbar oder einfach verschwinden, weil sie vom Meer überflutet werden. Die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre ist umso gefährlicher, weil CO2, das am weitesten verbreitete Treibhausgas, nur sehr langsam abgebaut wird. Nach 100 Jahren verbleiben 40% in der Atmosphäre und nach 1000 Jahren sind es immer noch 20%. Jeder Tag, der ungenutzt verstreicht, macht spätere Maßnahmen teurer. Jede Entscheidung, die heute als zu schwierig vertagt wird, wird morgen zu noch schwierigeren Entscheidungen führen, ohne Hoffnung auf Besserung. Es besteht dann auch keine Alternative mehr zur Anpassung an ein neues Umfeld, dessen Funktionsweise wir kaum verstehen, geschweige denn kontrollieren können. Müssen wir also in Verzweiflung versinken, während wir auf die Apokalypse warten? Im Gegenteil, die Corona-Krise lehrt, wie essentiell staatliches Handeln ist und wie notwendig der Bruch mit den bisherigen Gewohnheiten. Nach all der technologischen und finanziellen Beschleunigung des Raubtierkapitalismus kann diese Unterbrechung ein willkommener Moment der kollektiven Bewusstwerdung und Infragestellung unserer Lebensweise sein. Das Coronavirus und das CO2-Molekül sind geruchlos und für das bloße Auge unsichtbar. Doch ihre Existenz und ihre krankheitserregende bzw. klimaschädliche Wirkung wird von einer großen Mehrheit, sowohl in der Politik als auch in der Bevölkerung, nicht geleugnet. Auch wenn die Regierungsempfehlungen oft widersprüchlich sind, hat ein Großteil der Menschen längst begriffen, was bei der Corona-Pandemie auf dem Spiel steht und dass bestimmte Vorsichtsmaßnahmen erforderlich sind. In diesen Zeiten bietet die Wissenschaft wertvolle Orientierungshilfen für die Entscheidungsfindung, immer vorausgesetzt, sie wird nicht zur Religion, die sich der Notwendigkeit von Beweisführung und Widerspruch entzieht. Die Vernunft diktiert mehr denn je, dass wir jegliche Partikularinteressen hinter uns lassen müssen. Fast alle Staaten der Welt verfügen über strategische Ölreserven, aber merkwürdigerweise hatten viele keine Vorräte an Schutzmasken. Die aktuelle Gesundheitskrise hat die existenziellen Dinge wieder in den Vordergrund gerückt: Nahrung, Gesundheit, Wohnen, Umwelt, Kultur. Sie zeigt auch, dass große Teile der Bevölkerung das Geschehen manchmal eher erfassen als die Entscheidungsträger. So tauchten die ersten selbstgemachten Masken schon auf, als beispielsweise die französische Regierungssprecherin Sibeth Ndiaye sie noch für unnötig erklärte. Andererseits lässt sich konstatieren, dass wir offenbar besser in der Lage sind, auf unmittelbare, konkrete Bedrohungen zu reagieren, als Strategien für den Umgang mit weiter entfernt scheinenden Risiken zu entwickeln, deren Auswirkungen noch kaum wahrnehmbar sind. Deshalb sind kollektive, allein am Gemeinwohl orientierte Organisationsformen und eine auf die Bedürfnisse der Menschen ausgerichtete Planung auch so wichtig. Der Klimawandel zwingt uns, viel mehr noch als Covid-19, unser sozioökonomisches System in Frage zu stellen. Wie können wir so drastische Veränderungen, die sowohl die Gesellschaft als auch jeden Einzelnen betreffen, erträglich gestalten? Zunächst einmal, indem wir die gegenwärtige, durchaus problematische Rezession nicht mit dem wohltuenden Postwachstumsmodell verwechseln. Das heißt, weniger exotische Produkte, weniger Energieverschwendung, weniger Lastwagen, Autos und Versicherungen, stattdessen mehr Züge, Fahrräder, Bauernhöfe, Krankenhauspersonal und Universitäten. Eine solche Transformation wird nur dann für die Mehrheit der Bevölkerung hinnehmbar sein, wenn wir die soziale Gerechtigkeit wieder ganz oben auf die Tagesordnung setzen und die Selbstbestimmung auf allen Ebenen fördern. Ein sehr konkreter Test für die Fähigkeit der Regierungen, die alten Dogmen zu überwinden, ist ihre Haltung zum Energiechartervertrag. Dieses 1998 in Kraft getretene Abkommen, das einen freien internationalen Energiemarkt mit 53 Mitgliedstaaten schafft, wird seit November 2017 neu verhandelt. Auf Basis dieses Abkommens können private Unternehmen jeden Staat, der ihre Interessen zuwiderlaufende Entscheidungen trifft, vor einem Schiedsgericht verklagen, das mit sehr weitreichenden Befugnissen ausgestattet ist. So geschehen etwa beim Atomausstieg in Deutschland, ein Moratorium für Offshore-Bohrungen in Italien oder der Schließung von Kohlekraftwerken in den Niederlanden. Bis Ende März werden mindestens 129 Fälle Gegenstand eines solchen Schlichtungsverfahrens. Staaten wurden dabei zu Zahlungen im Gesamtwert von umgerechnet mehr als 46 Milliarden Euro verurteilt. Im vergangenen Dezember haben 278 Gewerkschaften und Vereine die Europäische Union zum Ausstieg aus diesem Vertrag aufgefordert, weil er mit der Umsetzung des Pariser Klimaabkommens unvereinbar ist. Was die Industrieländer zur Überwindung der Corona-Krise und ihrer Folgen brauchen, ist nicht so sehr ein Konjunkturprogramm zur Wiederbelebung der Wirtschaft von gestern, als vielmehr einen Plan für den Übergang in die Gesellschaft von morgen, in der jeder und jede ein Leben in Würde führen kann, ohne das Ökosystem zu gefährden. Der zwingend gebotene Einsatz öffentlicher Gelder, der alles Dagewesene in den Schatten stellen wird, bietet dafür eine einzigartige Gelegenheit. Die Zahlung von Fördermitteln und staatlichen Investitionen sollte davon abhängig gemacht werden, ob sie mit Klimaschutz und der Anpassung an den Klimawandel vereinbar sind. Analyse und Kritik, die immer Mitte des Monats erscheint und diesmal am 21. April, die 659. Ausgabe, haben wir einen Kommentar für euch eingelesen. Europäische Union. Jeder stirbt für sich allein. Eine Binsenweisheit besagt, dass Krisen und Katastrophen das Gute wie das Schlechte besonders zum Vorschein bringen. Für die Europäische Union scheint das voll zuzutreffen. All ihre schlechten Seiten treten dieser Tage noch deutlicher hervor als sonst. In Ungarn herrscht nun hochoffiziell und von den anderen EU-Staaten ungestraft eine Diktatur. In griechischen EU-Flüchtlingslagern werden Menschen sich selbst und dem Virus überlassen. Endlos lang dauerte es, bis wenige EU-Länder damit anfingen, ein paar Dutzend Kinder in einer zynischen Inszenierung aus den Camps zu evakuieren. Während Grenzen auch innerhalb der EU geschlossen wurden, setzten Länder wie Deutschland oder Österreich alle möglichen Hebel in Kraft, um 24-Stunden-Pflegerinnen oder Erntehelferinnen aus Osteuropa trotzdem einfliegen zu können. Selten wurde deutlicher, dass das Schengen-System prioritär dazu dienen soll, nach außen abzuschotten, nach innen den freien Verkehr von Waren und Arbeiterinnen zu ermöglichen. Das Abkommen folgte zwar stets wirtschaftsliberalen, nicht humanistischen Prämissen, überdeckt aber vom Geraune vermeintlicher EU-Bürgerschaft. Dass es um eine solche nie ging, dürfte spätestens jetzt klar geworden sein. Und die guten Seiten der EU, die nun zur Blüte reifen? Diese guten Seiten gibt es gar nicht. Wie sich zeigt, die Institutionen und Akteure der EU beschwören zwar weiter Zusammenhalt und Solidarität, doch leerer waren die Worte selten. Europa lebt freute sich NRW-Ministerpräsident Armin Laschet am 21. März auf Twitter darüber, dass ein schwer an Covid-19 erkrankter französischer Patient zur Behandlung nach Deutschland ausgeflogen wurde. Das geschah, als in Italien, Spanien und Frankreich schon Tausende gestorben waren, insbesondere in Spanien und Italien auch deshalb, weil die dortigen Gesundheitssysteme nach Umsetzung vergangener EU-Spardiktate kaputt gespart waren. Und es geschah erst Tage nach der Ankunft kubanischer Ärztinnen und Pflegekräfte in Italien und nachdem China bereits damit begonnen hatte, Ausrüstung nach Europa zu schicken, während die kubanische und chinesische Hilfe natürlich umgehend als unzulässiger Versuch der Einflussnahme verdammt wurde, ganz so, als handelt die EU entwicklungspolitisch uneigennützig, häuften sich die Berichte darüber, dass europäische Staaten sich gegenseitig die Ausrüstung wegklauten. Der deutsche Finanzminister schämte sich derweil nicht, auch im Angesicht der Katastrophe im Süden des Kontinents öffentlich davon zu sprechen, Deutschland habe so solide gewirtschaftet, könne da nun aus dem Vollen schöpfen. Das Bild, das Europa in der Pandemie abgibt, ist so ernüchternd wie eindeutig. Bis auf wenige Ausnahmen stirbt jeder für sich allein. Schwer vorstellbar vor diesem Hintergrund, dass nach der Krise ohne weiteres zurückgekehrt werden kann zum altbekannten EU-Friedens-, Freiheits- und Wertegelaber, das als ideologisches Mäntelchen stets über dem Staatenbund lag und ihn in den Augen vieler Menschen legitimierte. Dieses Mäntelchens befreit, präsentiert sich die EU als das zusammengeschnurrt, was sie nun einmal ist. Ein Machtbündnis kapitalistischer Nationalstaaten, dass Schengen wieder auf den Stand vor Corona zurückgeführt werden könnte, scheint nicht einmal die deutsche Bundeskanzlerin zu glauben. Auf Nachfrage, ob die Grenzen wieder geöffnet würden, also nicht nur für Warenverkehr, denn für diesen wurden sie nie geschlossen, sagt sie bei einer Pressekonferenz Mitte März, sie hoffe es, und klang dabei nicht überzeugt. Neben dem Schengen-Abkommen waren eine zweite zentrale Säule der EU, vor allem die 1992 im Vertrag von Maastricht festgehaltenen Konvergenzkriterien. Die Regeln zu Staatsverschuldung und Haushaltsdefiziten waren in der Vergangenheit immer wieder Grund für Dissens, vor allem zwischen deutschen Interessen und denen der südeuropäischen Länder, wie etwa Italien. Sie verunmöglichten vielfach staatliche Investitionen, etwa in Gesundheit und soziale Bereiche, und haben den zutiefst neoliberalen Charakter der EU als europarechtlich zementiert. In der Corona-Krise wurden die Regeln nun scheinbar außer Kraft gesetzt. Es sei ab sofort möglich, unbegrenzt in die Wirtschaft zu investieren, erklärte Ursula von der Leyen am 20. März. Die Kommission gewähre maximale Beinfreiheit, um gezielt den Unternehmen, die jetzt in der Krise sind, helfen zu können. So besonders großzügig ist die Beinfreiheit allerdings nicht, wenn man sich die Auflagen für Kredite aus dem Euro-Rettungsschirm ESM anschaut, auf die sich die Euro-Finanzminister Anfang April zunächst einigten. Es ist überdies nicht besonders radikal festzustellen, dass viele Menschenleben hätten gerettet werden können, wenn die restriktiven Haushaltsregeln nicht fast 30 Jahre lang die EU beherrscht hätten, wenn es maximale Beinfreiheit zum Beispiel in Spanien, Italien, Griechenland für die Finanzierung der Gesundheitswesen gegeben hätte. Verlängert wird die Debatte im Grundsatz nun in dem unwürdigen Schauspiel um die Corona-Euro-Bonds. Die reichen europäischen Länder wie Deutschland und die Niederlande mit aller Kraft wegen Vergemeinschaftung von Schulden abzuwehren versuchen. Ein Rückfall in die Nationalstaaten sei noch schlimmer als die EU, daher müsse sie reformiert statt überwunden werden. So haben auch Linke in der Europadebatte in vergangenen Jahren immer wieder argumentiert, wenn nun die Corona-Krise eines belegt, dann, dass die EU nie auch nur einen Schritt dahin geführt hat, Nationalstaaten zu überwinden. Deshalb ist sie in der Krise so offensichtlich auf eben jene zurückgeworfen. Zumindest bürte sich hier die Gelegenheit, eine alte, in den vergangenen Jahren etwas verkümmerte, radikale EU-Kritik zu erneuern, sich nicht mehr selbst in die Tasche zu lügen, jetzt, da die Karten so klar auf dem Tisch liegen, weil Katastrophen und Krisen eben das Gute, das Schlechte, die Prioritäten und den eigentlichen Charakter so manchen Gebildes deutlich zutage treten lassen. Von der, um es mal freundlich zu sagen, ledierten EU kommen wir gleich nach der nächsten Musik zur UNO. Von Corona und der EU kommen wir zu den tödlichen Grenzen der EU, auch in Zeiten von Corona. Und einem Artikel in der IZ3W, dem Informationszentrum Dritte Welt aus Freiburg, die zweimonatig erscheint, zumeist mit einem Schwerpunkt, der ist in dieser Mai-Juni-Ausgabe 75 Jahre UNO, UNO am Ende. Wir haben uns aber einen Artikel, der nicht in diesem Schwerpunkt ist, ausgesucht, sondern bleiben bei der EU. Und der Artikel heißt Tödliche Grenzen der Solidarität, die EU und der Flüchtlingsschutz in Zeiten von Corona. Statt Ressourcen und Menschen auf die Bewachung der Grenzen zu verschwenden, sollten wir alle Kraft auf die Bekämpfung des Virus im Inneren legen, sagt selbst Waldärztepräsident Frank Ulrich Montgomery. Dennoch wird seitens der Politik die Quelle der Gefahr durch das Coronavirus derzeit vor allem im Außen und bei den anderen verortet. Unabhängig davon, wo das Epizentrum der Pandemie liegt, werden mit dem Argument, die Ausbreitung des Virus stoppen zu wollen, weitreichende Maßnahmen zum Ausschluss von MigrantInnen und Geflüchteten gerechtfertigt. Flüchtlingsunterkünfte in Deutschland werden unter Quarantäne gestellt, ohne die Menschen darin aufzuklären und zu schützen. Menschen in den überfüllten Lagern an der griechischen EU-Außengrenze werden ohne hinreichende Versorgung sich selbst überlassen. Und die für viele Menschen lebensnotwendige, grenzüberschreitende Mobilität wird noch mehr erschwert. Auch wenn die Geschwindigkeit und Gründlichkeit, mit der diese Maßnahmen nun durchgesetzt werden, atemberaubend sind, dass all das jetzt ohne große Widerstände geschehen kann, wurde durch die flüchtlingsfeindliche und unsolidarische Politik der EU in den letzten Jahren vorbereitet. Am 18. März 2020, mitten in der Corona-Krise, jährte sich das Inkrafttreten des EU-Türkei-Abkommens zum vierten Mal. Seit 4 Jahren sorgt die EU dafür, dass tausende Menschen, die über die Türkei auf den griechischen Inseln ankommen, unter dramatischen Bedingungen in vollkommen überfüllten Flüchtlingslagern leben müssen. Seit 4 Jahren wird der Zugang zu rechtsstaatlichen Asylverfahren für die Ankommenden erschwert. Seit 4 Jahren warnen MenschenrechtsaktivistInnen vor einer Verschlimmerung der Lage und seit 4 Jahren verschlimmert sie sich. Der Preis dafür, dass die Türkei einen Großteil der Flüchtlinge jahrelang von der Weiterreise nach Europa abgehalten hat, ist nicht nur ein finanzieller. Die EU hat dabei auch ihr menschenrechtliches Fundament nach und nach verscherbelt. Eine unausgesprochene Prämisse des EU-Türkei-Deals war von Anfang an, die mit der Schließung von Grenzen einhergehenden Menschenrechtsverletzungen gegen Geflüchtete an die Türkei zu delegieren. Nichts anderes hat die EU zuvor schon mit einigen afrikanischen Ländern gemacht, die zum Beispiel über die Zahlung von Entwicklungshilfegeldern zur Kooperation beim Migrationsmanagement, also bei der Verhinderung von Flucht und Migration nach Europa, gebracht wurden. Gerade nordafrikanische Länder wie Ägypten oder Libyen, von wo aus vor allem Geflüchtete aus Afrika die Überfahrt nach Europa wagen oder wagten, profitieren von den Zahlungen aus Europa. Obwohl in diesen Ländern nachweislich gefoltert wird, investiert die EU in die dortigen Sicherheitsapparate, wenn dafür Flüchtlinge und MigrantInnen von der Überfahrt abgehalten werden. Die Deals mit der EU bleiben aber nicht auf die Länder beschränkt, mit denen sie eingegangen wurden, sondern lösen Kettenreaktionen aus. So kann der türkische Präsident Erdogan im Windschatten des Deals mit der EU nicht nur Krieg gegen die KurdInnen führen, sondern verhinderte mit dem Bau einer Grenzanlage an der syrischen Grenze seinerseits, dass weitere Flüchtlinge ins Land kommen. Dadurch spitzt sich die Situation im syrischen Idlib dramatisch zu. Die dortigen Flüchtlingslager sind völlig überfüllt, die Versorgung ist nicht gesichert und die Menschen haben keine Möglichkeit, sich vor den fortgesetzten Bombardierungen durch Russland und das syrische Regime in Sicherheit zu bringen, während die türkische Regierung mit einer Militäroffensive versucht, ihren Einfluss in der Region auszubauen. Ein Ausbruch von Corona wäre angesichts der durch die Bombardierungen stark zerstörten Gesundheitsinfrastruktur verheerend für die Menschen in Idlib. Mit dem EU-Türkei-Deal hat sich Europa daher nicht nur der Verantwortung für die Flüchtlinge in der Türkei entledigt, sondern auch für die Schutzsuchenden im seit Jahren vom Krieg zerrütteten Syrien. Diese jahrelange Politik des aus den Augen, aus dem Sinn war der Nährboden für die rassistische Ausschreitung infolge der einseitigen Öffnung der Grenze zur EU durch Erdogan Ende Februar 2020. Nachdem sich daraufhin tausende Flüchtlinge in der Evros-Region im Nordwesten der Türkei sammelten und auch die Ankünfte auf den griechischen Inseln zunahmen, sahen sich gewaltbereite RassistInnen berufen, den Grenzschutz selbst in die Hand zu nehmen. Von Marasch im Süden der Türkei über die griechischen Inseln bis an den Evros und darüber hinaus haben sich selbsternannte Bürgerwehren unter internationalem Beifall zusammengetan, um hemmungslos Flüchtlinge anzugreifen. Auch HelferInnen und JournalistInnen wurden bedroht und verletzt. Anstatt sich gegen die Verantwortlichen zu wenden, die Idlib bombardieren, Deals mit Despoten eingehen und die griechischen Inseln in Freiluftgefängnisse verwandeln, richtete sich der Zorn gegen die Schwächsten und ihre UnterstützerInnen. Keine Polizei und kein Rechtsstaat schützen die Betroffenen. Im Gegenteil, allzu oft werden geflüchtete Opfer nichtstaatlicher wie staatlicher Gewalt. Die Gefährdung von Flüchtlingsbooten und der Einsatz von Tränengas gegen Erwachsene und Kinder gehören längst zu den üblichen Grenzschutzmaßnahmen. Und dass die griechische Regierung das Asylrecht für einen Monat aussetzte, als könne man Menschenrechte in einem Rechtsstaat nach Belieben ein- und ausschalten, war eine weitere Bestätigung für den rechten Mob. Pogromartige Gewalt führt zu den gewünschten politischen Maßnahmen. Ausgehend vom menschenrechteverachteten EU-Türkei-Deal kommt es so zu fatalen Kettenreaktionen in alle Richtungen. Vom Mauerbau an der türkisch-syrischen Grenze bis zur Ausgrenzung und dem Aussetzen der Rechte von Flüchtlingen mitten in den Ländern der EU. Das alles geschah noch, bevor die Weltgesundheitsorganisation die Ausbreitung des Coronavirus zu einer Pandemie erklärte. Die nächste Kettenreaktion folgte bald darauf. Genau an dem Tag, als die deutsche Bundeskanzlerin die Bevölkerung zu gemeinsamem solidarischem Handeln aufrief, stellte die Bundesregierung die humanitäre Flüchtlingsaufnahme ein. Damit waren die tödlichen Grenzen der Solidarität einmal mehr markiert. Während sich hierzulande die Bevölkerung gegenseitig ermahnt, zu Hause zu bleiben und sich mehrmals täglich die Hände zu waschen, harren Millionen Flüchtlinge weltweit unter desaströsen hygienischen Bedingungen auf engstem Raum in elendigen Dauerprovisorien aus. Tausende davon an den EU-Außengrenzen, wo sich die Situation in den letzten Wochen noch einmal dramatisch zugespitzt hat. Nur mühsam haben sich einige wenige EU-Länder dazu durchgerungen, wenigstens eine kleine Zahl besonders vulnerabler Menschen aus griechischen Flüchtlingslagern aufzunehmen. Bis zu 1600 schwer kranke Kinder mit ihren Familien und unbegleitete Minderjährige unter 14 Jahren, bevorzugt Mädchen, dürfen unter bestimmten Voraussetzungen einreisen. Soweit zumindest die Ankündigung. Ob die EU diese Menschen tatsächlich aufnehmen und alte Menschen sowie andere, besonders durch Corona gefährdete Personengruppen, rechtzeitig aus den Lagern evakuieren wird, in denen sauberes Wasser und Medikamente immer knapper werden und Distanz unmöglich ist, wird von Tag zu Tag fraglicher. Dass selbst dieses Mindestmaß an Humanität gegenüber den Schwächsten unter den Geflüchteten kaum durchsetzbar ist, zeigt, Vulnerabilität darf nicht zum alleinigen Maßstab der Flüchtlingsaufnahme und Gnade nicht über Recht gestellt werden. Gerade in diesen Zeiten kommt es darauf an, den Einsatz für die Rechte von MigrantInnen und Flüchtlingen nicht zugunsten minimaler humanitärer Zugeständnisse preiszugeben. Die eklatanten Rechtsverletzungen gegen Geflüchtete dürfen nicht im Schatten von Corona untergehen. Es ist jetzt enorm wichtig, dass Organisationen wie Forensic Architecture and Forensic Oceanography die den Schusswaffeneinsatz gegen Geflüchtete an der griechischen-türkischen Grenze nachgewiesen haben, und viele andere weiterhin alles dafür tun, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Noch wichtiger als zuvor ist es gerade in Zeiten von Corona, was eine aus europäischen Menschenrechtsorganisationen bestehende Koalition, darunter auch Medico International, zum Schutz von MigrantInnen und Geflüchteten vor Gewalt an den Grenzen formuliert. MigrantInnen und Geflüchtete stellen keine Bedrohung für die EU dar, vor der es sich zu schützen gilt. Vielmehr sind sie auf ihrem gefährlichen Weg selbst von staatlicher Gewalt bedroht. Wir nutzen das Instrument der Menschenrechte, um sie vor der Brutalität, die sich gegen sie richtet, zu schützen. Dieses Instrument gilt es in diesen Tagen zu verteidigen. Gegen diejenigen, die den Schutz der Menschenrechte von Geflüchteten aus rassistischen und nationalistischen Gründen ablehnen, genauso wie gegen diejenigen, die minimale humanitäre Gesten anstelle von Rechtsansprüchen für hinreichend halten. Wenn Corona eines lehren sollte, dann das. Wir leben in einer unentrinnbar verflochtenen Welt und können uns durch Abschottung weder schützen noch der Verantwortung füreinander entledigen. Von der rassistischen Abschottungspolitik der EU kommen wir zum Rassismus in der BRD und einem Artikel nochmal aus der Analyse und Kritik vom 21. April, geschrieben von einem Aktivisten, der in mehreren Hamburger Initiativen, unter anderem zum Gedenken an Ramazan Afci, ermordet 1985 von Nazis, und Süleyman Taschgebrü, ermordet vom NSU, aktiv ist. Der Artikel heißt: Lückenlos aufklären müssen wir selbst. Der allem Anschein nach rassistische Mord von Celle kam nicht aus dem Nichts. Lasst uns daraus endlich Schlüsse ziehen. Einen Monat nach dem rassistischen Massaker von Hanau tauchten in Hamburg Plakate mit den Gesichtern und Namen der Ermordeten auf. Unter dem Motto »Say their names« riefen AktivistInnen dazu auf, sie nicht zu vergessen. Die Plakate sind die einzigen Spuren, die im öffentlichen Raum an die Opfer von Hanau erinnern. Am 7. April 2020 dann wurde der 15-jährige Arkan Hüseyin K. von einem 29 Jahre alten Herkunftsdeutschen in Celle ermordet. In den deutschen Medien lesen wir wieder die gewohnten Sprüche, auch von linken AktivistInnen. Ich fass es nicht, schon wieder ein rassistischer Mord, es wird immer schlimmer und so weiter. Dass es noch schlimmer werden würde, hatte bereits Çetin Güldekin, der Bruder des in Hanau ermordeten Gökhan Güldekin, auf der Hanauer Kundgebung am 23. Februar gesagt. Wir sind im Stich gelassen worden. Passt bitte auf euch auf eure Kinder, gebt auf euch Acht. Es wird nicht aufhören, es wird noch schlimmer. Çetin Güldekin warnte uns MigrantInnen vor den weiteren Gefahren, die von Nazis ausgehen. Was er vor den tausenden Menschen auf der Trauerkundgebung am 23. Februar mit »Passt auf euch auf« meinte, verstehe ich so. Verteidigt euch selbst. Abgesehen von Çetins Anspielungen auf die Selbstverteidigung gegen Nazis, spricht allerdings kaum jemand offen über die existenzielle Notwendigkeit antirassistischer Selbstverteidigung. Die Nazis sind, trotz der Corona-Regelungen, aktiv und morden weiter. Nach dem rassistischen Massaker von Hanau und nach der allem Anschein nach vorsätzlichen und rassistisch motivierten Tat in Celle sind wir dagegen noch immer auf die gewöhnlichen Rituale beschränkt. Nach Hanau drückten bekannte Persönlichkeiten aus Zivilgesellschaft und Politik ihre Anteilnahme aus. Rassismus ist ein Gift, sagte die Bundeskanzlerin Angela Merkel, und hat Schuld an viel zu vielen Verbrechen in diesem Land. Was ist die Schlussfolgerung daraus? Dass solche zahnlosen Sprüche in der Tagespolitik ohne konkrete, konsequente Folgen bleiben, wundert inzwischen niemanden. So wie der mutmaßlich rassistische Mord in Celle seitens der Ermittlungsstellen angegangen wird, scheinen diese nach dem bekannten Muster vorzugehen, wenn ein Nazitäter zufällig erwischt wird. Die kurdische Nachrichtenagentur ANF News zitierte die Polizei in Celle und die Staatsanwaltschaft Lüneburg zum Tatverlauf einen Tag nach dem Mord am 8. April wie folgt. Gegen 21.45 Uhr befuhr ein 15 Jahre alter Jugendlicher mit seinem Fahrrad die Bahnhofstraße stadteinwärts, als er plötzlich und unvermittelt und mutmaßlich auch grundlos von einem 29 Jahre alten Mann mit einem Stichwerkzeug schwer verletzt wurde. Der mutmaßliche Täter mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde durch die Zeugen festgehalten und den eintreffenden Polizeibeamten übergeben, die den Mann vorläufig wegen Verdacht des Totschlags festnahmen. Zur Motivlage des Beschuldigten gibt es bisher noch keine konkreten Anhaltspunkte. Bei seiner Festnahme wirkte der 29-Jährige verwirrt. Der Beschuldigte, der anwaltlich vertreten wird, hat bisher keine Angaben zur Sache gemacht. Angriff aus dem Nichts, titelte entsprechend die Zellische Zeitung am Tag nach dem Mord und verwies dabei auf eine Polizeisprecherin. Die ErmittlerInnen sprachen von einem Zufallsopfer. Mehr als eine Woche nach dem Mord von Celle mussten sie dann einräumen, ein rassistisches Motiv zu prüfen, nachdem Medien recherchiert hatten, dass der Täter über seine Social-Media-Konten Kontakt zu rechtsextremen Verschwörungsideologien hatte. Während Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst davon gesprochen hatten, es gebe in keiner Hinsicht Anhaltspunkte für eine ausländerfeindliche oder politisch motivierte Tat, hieß es nun, man ermittle in alle Richtungen und schließe auch einen rechtsextremen oder rassistischen Tathintergrund nicht mehr aus. Völlig zu Recht stellte die linken Innenexpertin Martina Renner dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gegenüber fest, dass erst eine wache Erfahrung von Betroffenen rassistischer Gewalt, wie in der Vergangenheit entsprechende Anschläge und Morde vorschnell auf psychische Probleme des Täters als Erklärung verkürzt wurden und erst öffentlicher Druck und alternative Recherchen ein anderes Motiv des Täters zeichneten. Aus Ermittlungskreisen hieß es, man ermittle nun zwar in alle Richtungen, bislang liegen bezüglich des Tatmotivs aber keine ausreichenden Erkenntnisse vor. Der Verhaftete habe sich nicht zur Tat eingelassen. Dennoch hatte man nach dem Mord vorschnell von einem Angriff aus dem Nichts gesprochen. Und das, obwohl AugenzeugInnen des Mordes von Celle berichteten, dass der Täter zuvor an einem Hauseingang gewartet hatte. Der weiße Jäger wartete auf sein potenzielles Opfer. Er zielte offenbar auf einen Menschen, der nicht biodeutsch aussah. Der 15-jährige Arkan wurde von einem weißen Mann nicht grundlos mitten auf einer Straße attackiert, sondern offensichtlich bewusst und zielgerichtet. Kurz nach dem Massaker von Hanau, bei dem am 19. Februar 2020 neun MigrantInnen von einem psychisch kranken Einzeltäter-Nazi erschossen wurden, wurde wieder einer von uns in Celle, angeblich von einem Einzeltäter, ermordet. Das Opfer könnte auch Ahmed oder Diallo heißen. Es könnte eine Frau oder ein junges Mädchen treffen, die, das ein Kopftuch trägt. Mit Arkan sind wir alle gemeint, MigrantInnen und Geflüchtete. Laut ANF News sagten die Angehörigen, dass Arkan sich an der frischen Luft habe bewegen wollen. Auch die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie schützen MigrantInnen nicht vor Nazis. Die Pressemitteilungen der Polizei Celle und der Staatsanwaltschaft Lüneburg deuten auf die uns bekannte Linie der deutschen Ermittlungsstellen, die wir bereits seit den 1990er Jahren kennen. Es ist eine Linie der Relativierung und Normalisierung rassistischer Attacken von völkisch gesinnten, besorgten Bürgern und organisierten Nazis, die andere Nazis ermutigt zu morden. Wenn der Täter im Anschluss an seine rassistische Attacke nicht durch die ZeugInnen festgehalten und den eintreffenden PolizeibeamtInnen übergeben worden wäre, hätten die ErmittlerInnen leichtes Spiel gehabt. Der Mord an Burak Bektaş 2012 in Berlin-Neukölln beispielsweise beschäftigt bis heute Angehörige, AnwältInnen und AktivistInnen, die um Aufklärung und Gerechtigkeit kämpfen. Seit 8 Jahren ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft trotz konkreter Hinweise auf den Täter erfolglos. Auch im Mordfall in Celle wäre wohl niemand wegen Verdacht des Totschlags festgenommen worden, wenn der Täter nicht von mutigen AugenzeugInnen festgehalten worden wäre. Gut möglich, dass die von kritischen JournalistInnen recherchierten rechten Hintergründe des Täters für die juristische Abteilung der deutschen Institutionen nicht relevant sein werden. Diese Instanz, eine perfekt funktionierende Vertuschungsmaschinerie, ist im Endeffekt für die Reinwaschung des deutschen Wesens zuständig. Wenn der Täter von Celle zu seinem Motiv keine Angabe macht und der Strategie des Schweigens folgt, haben wir es mit einem weiteren psychisch kranken Einzeltäter zu tun, der am Ende durch juristische Tricksereien mit einem milden Urteil davonkommen könnte. Die entpolitisierten Begründungen für ein weiteres Gerichtsurteil im Namen des deutschen Volkes liefern die Ermittlungsstellen. Während die Top-ErmittlerInnen in den zahlreichen TV-Krimiserien jeden Tag vor Millionen von ZuschauerInnen rätselhafte Mordfälle samt Motiven lösen, sind die deutschen BeamtInnen in der Realität Flop-ErmittlerInnen, wenn es um rassistische Morde geht. Auch von Seiten der potenziell von Rassismus betroffenen MigrantInnen und ihren Dachverbänden gibt es inzwischen eingeschliffene Betroffenheitsrituale. Die Forderung nach lückenloser Aufklärung darf dabei selbstverständlich nicht fehlen. Aber was haben wir mit den bisherigen Strategien, die sich weitestgehend auf Forderungen nach Aufklärung durch staatliche Stellen beschränken, erreicht? Es ist doch offensichtlich geworden, niemand von den Sicherheitsbehörden kann uns schützen. Was sollten wir also machen, anstatt den unwilligen Behörden beweisen zu wollen, dass die Täter Rassisten waren? Als betroffene MigrantInnen und antirassistische AktivistInnen sollten wir nach rassistischen Attacken den staatlichen Ermittlungsstellen kein Vertrauen mehr schenken und unser Schicksal nicht den manipulativen Behörden überlassen. Dies bedeutet, im Falle solcher Morde gleich eine möglichst interdisziplinäre Ermittlungskommission zu gründen und die Ermittlungen parallel und selbstorganisiert in die Hand zu nehmen. Das heißt, diese zivilgesellschaftlich kritisch zu begleiten, unabhängige Recherchen anzustellen und die Ergebnisse mit der Öffentlichkeit zu teilen. Unabhängige Kommissionen würden dafür sorgen, den Druck auf die zuständigen Stellen zu erhöhen und den Angehörigen mehr und kontinuierlicheren Beistand zu leisten, anstatt es bei Beileidsbekundungen zu belassen und zur Tagesordnung überzugehen. Wir müssen endlich andere Wege gehen, denn die Nazis lachen über uns, wenn wir uns wie bisher darauf beschränken, lediglich das Übliche zu fordern, wissend, dass unsere Forderungen innerhalb der Blasen der bereits Bekehrten verhallen. Damit erklären wir unser legitimes Recht, auf dieser Erde gleichberechtigt und solidarisch miteinander zu leben, als gleichwertige und würdige Menschen respektiert zu werden. Wenn wir keine leichte Zielscheibe im feindlichen Hinterland sein wollen, müssen wir dafür aufstehen und kämpfen, die Rechte eines Menschen in dieser Gesellschaft zu bewahren und zu verteidigen, als Ausgeschlossene und Marginalisierte auf dieser Erde, in diesen Tagen und in Zukunft. Wir müssen dafür gerade stehen, unsere existenziellen Rechte mit allen notwendigen Mitteln zu verteidigen. Dazu gehört auch, dass die Betroffenen von Rassismus ihren Selbstschutz organisieren und Maßnahmen ergreifen, um ihr Leben zu verteidigen, damit sie keine leichte Beute werden. Es muss zur Normalität gehören, dass MigrantInnen das Recht auf Selbstverteidigung zugestanden wird. Das war der linke Medienspiegel im Mai 2020. Wir wünschen euch alles Gute und alles Weitere findet ihr online unter medienspiegel.blackblocks.org. Und tschüss.